Magazin. Ja, hallo, grüß euch zur Pottunion Magazin, der Podcast. Und ja, ich begrüße heute Abend meine Mitpodcaster, einmal den MC. Guten Abend. Hallo, und der Pokipsi. Guten Abend. Hast es doch noch geschafft, ne? Ja, das Spiel hat mich losgelassen. Ah, okay. Klasse. Ja, und unser Rico ist auch da. Guten Abend, meine Hand. Ja, wie ist das mit den Themen heute Abend? Martin, kannst du uns das mal erzählen? Gerne. Wir haben zum einen Feedback aus Twitter erhalten oder über Twitter besser gesagt. Dann gab es drei Stück, oder zumindest, was ich gerade auf die Schnelle sehe, drei Stück über den Blog, also über die Kommentarfunktion. Dann bei den Themen haben wir zum einen Flatter. Dann haben wir Branko vom OWL-Cluster zum Gast im Podcast-Ding. Dann haben wir etwas über Podcasting in der Geschäftswelt. Ganz interessanter Teil. Dann haben wir Audiometrik. Erfahrungswerte sind gesucht. Wir haben selber keine. Mal schauen, wie das ankommt oder woher das kommt und wie auch immer. Instacast integriert wieder Flatter. Dann haben wir Lightcast ist zurück. Wir haben wieder mal Auphonic mit drin. Und etwas aus der WordPress-Community. Zu guter Letzt sind es noch zwei Dinge. Zum einen Feedly wird erpresst und die Ideas-Maschine ist zurück. Und natürlich anschließend unsere berühmt-berüchtigten Highlights. Oh Backe, da haben wir ja wieder eine ganze Menge zu erzählen heute Abend. Ist einiges an Stoff drin, ja? Na gut, guck mal. Und was ich auch gut finde, wir haben jetzt Feedback bekommen auf Twitter. Da hat der Detlef Breitenbach alias BlackMac42 hat Feedback gegeben. Was hat er denn genau gemacht oder was hat er geschrieben? Er meinte, dass wenn wir noch weitere Podcasts suchen, also für unsere Listen, weil wir haben ja bei Podunion auf dem Twitter-Account, hat Rico mal eine Liste erstellt. Ich glaube, Schweizer, Deutsche und Österreicher, oder? Sind alle zusammen, Rico? Nee, die sind alle separat und in jedem Land ist es auch noch getrennt zwischen Podcaster und Podcasts. Genau, die beiden der Podcast selber und die Podcaster. Genau. Und er meinte, falls wir da noch mehr Stoff brauchen, er hat bei seinem Twitter-Account in seinen Listen noch ein paar drin, meinte, da sind noch ein paar Unentdeckte mit drin. Am besten schreibt er dir die gleich an und macht sie auf uns aufmerksam. Das wäre der schnellste Weg. Gehen natürlich selbstverständlich durch diese Liste durch und abonnieren alle die. Falls irgendjemand Podcaster ist oder einen Podcast hat, den wir noch nicht in der Liste haben, ein Tipp würde uns weiterhelfen. Ja, super. Guck mal, und vor allen Dingen, so kommt man immer weiter irgendwie, ne? Es wird immer weiter verbreitet, finde ich gut. Der Thorsten Reimann ist übrigens wieder da, von Kaffee League. Ja, der hat auch geschrieben und der wundert sich, dass es jetzt bereits Geruchspodcasts gibt. Was hat das denn zu bedeuten? Ja, das war der Witz, den wir letztes Mal gemacht haben, wegen stinkt was nach Lulu und so weiter und so fort. Und er hat auf das Bezug genommen. Und wir können nur sagen, ja, Thorsten, du warst lange weg, du hast nicht mitbekommen, dass wir in Zwischenzeit eine Next Generation of Podcasting eingeführt haben. Und jetzt gibt es auch Geruch. Nicht immer der Beste, aber es gibt's. Ich denke heute, wo es so heiß ist. Meinst du, heute stinkt sowieso alles? Genau, dann spielt es keine Rolle, wenn da auch noch aus dem Podcast-Wiedergabegerät in Duft kommt. Ach man, Mist, wie kriege ich jetzt den Übergang zu Venti vom Hackerfunk? Der hat doch auch noch was geschrieben. Jetzt habe ich echt Schwierigkeiten. Hat seine Webcam jetzt auch Duft? Ach nein, nein, wir finden das wirklich großartig, dass ihr Feedback gebt, ja, aber ich... Ja, Rico, sag du einfach mal was dazu. Okay, also Venti wundert sich, dass wir uns so große Sorgen machen wegen Live-Podcasting. Dann kann ich natürlich nur dazu sagen, ja, Kunststück, oder? Er als Profi. Und eigentlich habe ich eh so das Gefühl, dass dieser Hinweis, was macht ihr für ein Ding wegen Live-Podcasting, ganz einfach. Einfach die Retro-Kutsche war, weil wir ihm ja immer wieder vorgeworfen haben, dass er ein gar nicht ein richtiger Podcast ist, sondern nur ein Zweitverwert. Jetzt kommt die Retro-Kutsche. Vielen Dank, Venti. Wir werfen dir auch wieder mal einen Stein in den Garten. Allerdings stellt er fest, dass er nicht ganz so einfach ist, den IRC-Chat und Live-Anrufe während der Sendung im Griff zu bekommen, weil man sich doch auf diverse Sachen konzentriert. Und was er auch recht stressig findet, ist so vor der Sendung, weil sie haben ja das, was wir noch nicht haben, nämlich pünktliches Anfangen. Und er hat ja eben in seinem Beitrag auch erklärt, dass sein Co-Moderator so auf die letzte Sekunde kommt und ja, wenn die schon schweißgebadet ist und so weiter und so fort. Aber das ist ja bei uns auch nicht anders. Wir kommen ja auch immer Nur, dass wir es nicht schaffen, dann doch noch pünktlich da zu sein. Ja, ich sag mal so, man sieht und hört die anderen ja nicht, deswegen ist es für mich ziemlich egal. Das Einzige, was für mich wirklich anders ist und ungewöhnlich, jetzt heute das erste Mal, ich grüße jetzt mal die Live-Hörer, ja, dass man so pünktlich anfangen muss, ja, dieses, los, wir nehmen jetzt auf, wir müssen jetzt los und dann, ja, das war für mich ein bisschen schwierig, aber sonst finde ich das cool eigentlich, macht Spaß. Ja, so unser lockeres Vorgespräch, das wir normalerweise führen, über Stunden hinweg, fällt natürlich jetzt flach. Das hat mich gestern so aus dem Konzept gebracht, mit apropos Live-Podcasting. Wir wollten wie immer um 7 Uhr beginnen und so 10 vor waren wir fertig mit dem Vorgespräch und wir wussten nicht, was sagen. Standen einfach da und so, hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich glaube, man hat es im Podcast selber dann auch gemerkt. Auch das kann passieren. Genau. Was auch eine so allgemeine Anfrage kam an mich, so einfach am Stammtisch und so weiter, wieso, dass uns die Hörsuppe noch nicht wirklich promotet und wieso, dass wir noch keinen Live-Kalender eingebaut haben, dass man das genau weiß und so weiter und so fort. Leute, das kommt alles. Gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir arbeiten daran. Selbstverständlich wird es da in Zukunft geben. Das war ja nicht so geplant letztes Mal. Das war ja ein relativ spontaner, wie sagt man dem, Entscheid, den wir da gefällt haben. Letztes Mal war es sehr spontan, diesmal war es halb spontan und nächstes Mal ist es schon ziemlich geplant und übernächstes Mal ist es dann wirklich. Also so sauber mit allem drum und dran. Nee, wir hatten einfach noch keine Zeit, die ganzen Kalender einzurichten und so weiter und so fort. Kommt alles noch. Ja, dann der Jan von Abends in der Kreativwirtschaft hatte noch einen Kommentar abgegeben und zwar findet er die Idee ganz gut eigentlich, Hörer via Skype oder Telefon einzubinden. Und er findet das nicht nur gut, sondern sogar sehr lustig. Also von meiner Seite her, ich finde das bestimmt auch interessant, weil man nicht weiß, wie die dann so reagieren. Also da kann viel schief gehen, denke ich mal. Aber okay. Ja, und obwohl er lieber seine Podcast-Zeit souverän an... Was? Ach so. Obwohl er seine Podcasts lieber Zeit souverän anhört. Also diese Live-Geschichte ist nicht so sein Ding. Und tägliche Podcasts braucht er nicht, da es ja auch genug andere gibt. Und ja, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, den letzten Satz. Rico, wie hat er das gemeint? Tägliche Podcasts braucht er nicht oder nicht neue? Ja, wir haben letztes Mal so ein bisschen über tägliche Podcasts gesprochen, wie aufwendig das ist und so weiter und so fort. Und er findet, tägliche Podcasts braucht er eigentlich nicht, weil es gibt genug. Ja, also andere nicht neue, Podcasts. Nicht neue, ach so, ja. Nicht andere. Ja, also mehr Vielfalt quasi, ne? Ja, okay. Ja. Ja, das war's, ne? Mit den Themen, also den Themenquatsch, mit den Feedbacks. Und dann sind wir schon beim ersten Thema. Da gibt's was von Flatter. Und wer kann da was zu sagen? Rico oder MC? Wer? Ich kann da wahrscheinlich etwas dazu sagen, weil es hat etwas mit der Podunion zu tun. Und ich habe ja dieses Flatter-Account so ein bisschen im Auge. Also kontrolliere es. Und da ist plötzlich ein Mail reingekommen, das mich unheimlich motiviert hat. Weil normalerweise ist das, alle die Flatter, die kennen das, so jeden Monat kommt diese Abrechnung, wie viel das man letzten Monat eingenommen hat und so weiter und so fort. Und normalerweise ist da ein sehr kleiner Betrag drauf und ich weiß dann immer, ist es wieder mal Zeit, ich muss wieder mal von meinem Privatvermögen da Geld reinwerfen. Und darum, jedes Mal, wenn dieses Mail kommt, ist es so ein Demotivationsfaktor. Darum habe ich es auch ein bisschen liegen gelassen. Irgendwann dachte ich, ja, jetzt muss ich es doch mal irgendwo, muss da aufräumen, klicke drauf und sehe 8,49 €. Was, so viel? Ja, im Mai. Und Also man muss dazu wissen, wir verflattern 5 Euro pro Monat an alle unsere Mitglieder, an alle Podcasts, die einen Flatter-Account haben und an alle Projekte, die wir unterstützen, die bei uns auf der Homepage sind. Übrigens, weil wir irgendjemand vergessen haben, ich sollte das nämlich schon längst mal sauber durchkontrollieren, bitte sagt es uns einfach, ist nicht extra. Also das Geld, das die Leute an Podunion flattern, geht einfach an die Podcaster weiter. Aber bis jetzt war es einfach immer so, dass wir noch zusätzlich Geld einschieben mussten. Ja, und jetzt der erste Mal, dass wir ein bisschen mehr eingenommen haben. Und falls dieser Trend, was ich natürlich schwer hoffe, weitergeht, werden wir natürlich das Budget nachher von 5 Euro auf 8 Euro, also immer wieder anpassen, so dass wir immer alles Geld weitergeben. Ja, ich habe das mit was so viel auch wirklich ernst gemeint. Das hört sich nicht so viel an, aber das sind ja lauter Centbeträge nur. Das muss ja einen ganzen Haufen Geflatter sein, bis man 8,49 Euro zusammen hat. Ja, um die 70 waren es. Ja, seht ihr wohl. Ja, das sind immer nur so ganz kleine Beträge. Das ist es halt, ja. Das ist natürlich sehr, also ich finde immer, das eine ist das Geld, das andere ist die Absicht, oder? Also dass 70 Leute uns irgendwie geflattert haben, das finde ich absolut toll. Also fantastisch. Dass im Endeffekt bei 70 Flattern nur 8,49 Euro rausschauen, ist natürlich ein bisschen wenig. Aber ja, okay, besser als nichts, oder? Ja. Die Anerkennung zählt auf jeden Fall mehr als jedes monetäre Mittel, obwohl die auch schön sind. Also an alle, die uns geflattert haben, vielen Dank, bitte weiter so. Dankeschön. Das habt ihr gut gemacht. Schade, dass man den Knicks gerade nicht sieht. Ihr dürft wieder. Ich komme nicht mehr aus der Knie hoch im Moment, ich kann das nicht machen. Ja, und ich habe noch was zu erzählen, und zwar haben wir nächste Woche im Podcasting einen Gast, und zwar ist das der Branko vom OWL-Cluster. Und der Mann ist von daher interessant, weil er dieses Podstock mit organisiert. Und ja, wir wollen ihn da mal ein bisschen interviewen. Und das wollte ich hier einmal so ein bisschen teasern an dieser Stelle. Cool, dann sagst du einen lieben Gruß, der war vor 2-3 Wochen auch bei uns. Ja, du warst schneller, ich habe das schon gehört. Ja, und vor allem, also für alle Hörer, die das noch, weil das ist mir auch erst später aufgefallen, dieser OWL-Podcast-Cluster, der ist wirklich sehr beachtenswert. Also wer den noch nicht kennt, liebe Leute, klickt da mal ran. Die haben da einige Podcasts, die also echt hörenswert sind. Also Hut ab, top. Ja, wir Jungs Geschichte. Auf OWL halt. Also ich bin jetzt trotzdem schockiert, dass du hier Werbung von dem Podcast-Ding machst, ja? Ja, Entschuldigung, also aber das war im Grunde genommen nur am die Rande. Konkurrenz, also es ist... Warst du letztes Mal nicht da, als ich das als Highlight genommen habe? Ja, das ist ja was anderes. Ach so, gut. Ja, wir unterscheiden das. Dann ist gut. Naja, zu den Highlights kommen wir ja später noch, ne? Für die Geografie-Banausen, OWL liegt wo? Weil du sagst, du bist auch von da um circa rum? Ja, das ist so die Dreieck Paderborn, Bielefeld, Detmold, ja, so diese Ecke hier oben. Gut, dankeschön. Ja, das ist so grob, also ist natürlich größer noch, aber das ist so ungefähr das Zentrum. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Wird bestimmt interessant, also ich freue mich schon auf den Branko auf jeden Fall. Ja. Na, mal gucken, vielleicht höre ich es mir auch an. Doch, das solltest du auf jeden Fall mal tun. MC. Ah, gut. Ich höre es mir eigentlich immer an. Rein aus Konkurrenzkontrolle. Ja, mach das mal ruhig. Vielleicht kannst du ja wirklich was mitnehmen. Ja, ich muss ja auch sagen, also die letzten Podcasts haben mir trotzdem auch gefallen. Da war da mal so ein bisschen auf euch gestellt, so ein bisschen. Was heißt denn trotzdem? Ja, das also ruhig sagen, jetzt haben sie sich endlich gefallen. Ja, ja. Wir sind kurz und knackig, habe ich mal irgendwo gehört. War da früher nicht noch jemand anders mit? Von? Ich weiß es nicht mehr. Will der nicht mehr? Nee. Wir hatten noch andere Themen, oder? Ja, genau. Und zwar geht es darum, dass Podcasting wohl nichts für die Geschäftswelt ist? Oder wie habe ich das verstanden, Rico? Nee, das hast du radikal falsch verstanden. Oh. Nee, das Ganze hat eigentlich angefangen. Ich war an einem Workshop vor ein paar Wochen, 2 Wochen. Und da gab es so eine Vorstellungsrunde von allen Teilnehmern und ich war als Vertreter von einer Schule da und habe eigentlich gar nichts gesagt über Podcasting und so weiter. Und ein anderer Teilnehmer hat dann eben gesagt, ja, er ist Podcaster von einem Podcast, den ich noch nicht mal kannte, aber okay. Und hat so ein bisschen vorgestellt, eben, was er da macht und ganz gut. In der Pause habe ich ihn dann mal, böse wie ich bin, angesprochen und fand, hey, was er davon halten würde, wenn ich als Schule, also ja, die ich da vertrete, auch Podcasts machen würde, ob das etwas wäre. Seine Antwort war, nee, das findet ihr keine gute Idee, weil Podcasting ist etwas von so, weißt du, das ist Spaß und Hobby und so weiter und so fort, das passt nicht in die Businesswelt. Ich bin natürlich intern fast explodiert. Das geht natürlich gar nicht, weil ich denke mir, also Punkt 1, ich verdiene mein Geld damit, Punkt 2, ich denke mir gerade, wenn so als Kundenbindungsinstrument und für interne Kommunikation ist natürlich Podcasting ein ideales Medium, das jede Firma sehr einfach machen kann und ich kenne sehr viele Firmen, die das sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben und das auch vergiftet fast weiterführen, weil sie das so gut finden. Ein Kunde von mir hat mit einem Podcast angefangen und hat jetzt 8 Podcasts, die sie regelmäßig produzieren, also mindestens 2 Sendungen pro Monat, die sie rauslassen. Und ich denke mir, gerade für uns Podcaster ist das das ideale Tool, weil das bindet wieder neue Hörer. Und diese Hörer, die so das Medium kennenlernen, kommen so eben auch im Endeffekt wieder zu uns. Also das hilft allen damit. Also liebe Leute, wenn es unter euch, also liebe Hörer, wenn es unter euch irgendjemand gibt, der das Gefühl hat in der Geschäftswelt, kein Podcasting, Leute, dann seid ihr grausam falsch gewickelt. Aber gleichzeitig passierte noch was, nämlich ich bin über den Podcast von Christian Gurski gefallen. Christian ist ein Coach, Berater von Firmen, so für Marketing, Social Media Geschichten, Kommunikationsgeschichten etc. Betreibt schon längere Zeit einen Podcast und er hat oder er plant oder ist jetzt gerade mitten dabei, eine Podcast-Serie zu machen innerhalb von seinem Podcast, die speziell auf dieses Thema eingehen, also das Podcasting für im Geschäft und für was, dass man das einsetzen kann. Er hat bereits eine Folge gemacht, also sein Podcast heißt Unternehmer FM und in der Folge 39 mit dem Titel Ein Podcast erstellen, so geht's, führt er einfach nur so kurz, knapp auf, was sind so die wichtigen Dinge, was für ein Mikrofon braucht man, was könnte man sonst noch an Software einsetzen und. Und macht das sehr gut und er wird jetzt eine ganze Serie von 25 Folgen zu diesem Thema widmen, weil ich auch denke, da gibt es sehr viel zu sagen, dass eben spezifisch auf Business ist, also eben Kundenbindung, wie macht man das richtig, etc. etc. Also und das finde ich eine sehr spannende Folge und für alle, die ein Geschäft haben, hört es euch bitte an. Das schmeiß mal kurz den Link in Chat. Den Link in Chat. Mhm. Ja, schon erledigt. Hast du schon? Gut. Und für alle, die das Gefühl haben, Podcasting ist nichts fürs Business, Leute, hört euch das unbedingt an. Weil nächstes Mal, wenn ich so etwas höre, werde ich wahrscheinlich mich nicht zurückhalten können. Soll eine Drohung sein. Liebe Kinder, wenn ihr den Rico mal richtig... Ich denke, du hast die Adresse von dem Seminarteilnehmer, dem kannst du das gleich zusenden. Ja, oder? Wir haben uns wieder geeinigt, er hat sich auch entschuldigt, alles klar inzwischen. Aber es geht jetzt nicht um ihn, sondern ja, solche Dinge habe ich auch schon sonst in der Podcast-Szene gehört und das finde ich absolut daneben. Und es gibt ja diverse andere Podcasts, die sich da eben auch auf ein bisschen auf Business spezialisieren, also zum Beispiel Brigitte Hagedorn mit das Podcast übers Podcasten oder auch die Plattform Das Abenteuerleben oder Bernd Gerob, Führung auf den Punkt gebracht, etc. Pp. Also das ist eine Riesenszene, die da abgeht. Und liebe Privatpodcaster, die haben wesentlich mehr Hörer als wir. Also Leute, verärgert die nicht. Das ist nicht geschickt für uns. Sondern macht's ihnen einfach nach. Ich kann das auch nur bestätigen, was ich allerdings immer schade finde, weil ich mache ja nun auch Privatpodcast, bin ja aus der Szene quasi zurückgetreten. Deswegen, ne, also... So, weil ich auch natürlich mein Geld damit verdiene, was ich ein bisschen schade finde, dass die eben die Podcasts nicht öffentlich sind. Also ja, da muss vielleicht noch ein bisschen was gemacht werden von den Firmen her. Ich kann es natürlich auch verstehen, warum. Ja, gewisse Kommunikation ist natürlich auch nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur intern. Aber ja, ist klar. Ich stelle fest, dass wenn die Firmen mal so mit interner Kommunikation, mit Podcasting anfangen, dort Erfahrung machen, sehen auch, wie einfach das ist, sind die meisten eigentlich dann irgendwo später dann mal in der Überlegung, hey, das könnten wir eigentlich auch öffentlich machen. Mhm. Und das ist genau der richtige Trend. Das finde ich sehr gut. Ja, es kommt nicht sehr, sehr häufig an, vielleicht bei den Leuten, ja. Also vielleicht deshalb die Idee, naja, Podcast ist nicht für Firmen. Gerade für Firmen ist Podcast, finde ich, ein wesentlicher Ausdruck und auch eine Supportleistung, ja, also die man absolut nicht unterschätzen darf. Ja, nur im Podcast kannst du so viel Kundenbindung betreiben, indem das eben die Emotion eben auch rüberkommt. Und da ist ein Geschäft oder eine Firma plötzlich nicht irgendwie ein abstraktes Ding für den Kunden, sondern es ist ein Mensch dahinter. Und das führt zur Kundenbindung, die optimal funktioniert. Und für das Geschäft ist Audio-Podcasting so einfach zu machen. Also du musst ja einfach nur die Mitarbeiter mal schwärmen lassen über ihren Job. Und als Firma, wenn du eine gute Firma bist, hast du solche Mitarbeiter. Mhm, ja. Und dann hast du schon tolle Podcasts, das ist ganz einfach. Ja. Ja, ja, ist also ein bisschen 100%. Was persönlich auch, ne? Ja. Genau. Ja. Eben, die Firma bekommt ein Gesicht, also bildlich gesprochen. Ja. Ne? Ja, wo wir dabei sind, also jetzt fällt mir der Übergang nicht schwer, denn das hat ja nun mit Geschäft zu tun. Geschäfte macht man, um Geld zu verdienen. Und Geld kann man unter anderem mit Werbung verdienen. Und da gibt's wohl was, was das heißt audiometric.io oder wie? Ja, und der Stevie von Metal Franconia hat uns also eine Mail geschrieben, uns darauf hingewiesen. Und mit der Binte so wörtlich, könnt ihr das mal prüfen, was dahinter steckt? Naja, eigentlich hatten wir alle keine Zeit. Aber ich glaube, der Rico, der konnte die Finger nicht davon lassen, Rico, oder? Du hast das mal angesehen? Ja, im ersten Moment wollte ich einfach auch Stevie zurückschreiben und sagen, lieber Mann, schau das an und wenn es was ist, schick's wieder. Aber er fand dann doch, als ich den Titel sah, eben Audiometric, dachte ich zuerst, das hat irgendetwas so mit Statistik oder etwas zu tun und habe dann das doch ein bisschen genauer angeschaut. Und es stellte sich heraus, dass das ein Dienst ist, wo man als Podcaster sein RSS-Feed anmelden kann und sie binden dann in diesen RSS-Feed sowohl Textwerbung wie auch Audiowerbung mit ein. Natürlich bekommt der Podcaster dafür was. Und dann dachte ich, finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, grundsätzlich. Allerdings wollte ich mich nicht bei audiometric.io anmelden, rein, weil einerseits haben wir beschlossen, dass wir bei der Podunion keine Werbung einbinden, also geht das schon mal gar nicht. Und bei meinem anderen Podcast, das ist es einfach, das werden wir mal ausprobieren, aber nicht im Moment, wir testen da etwas anderes. Aber ich habe mir einfach so vorgestellt, weil das ist doch irgendwo das Problem. Es gibt doch einige Podcaster, die bereit wären, Werbung zu platzieren, also gegen Bezahlung natürlich. Das Problem, das die meisten Podcaster haben, ist, wie finde ich eine Firma, die bei mir bereit ist, zu werben? Und gleichzeitig habe ich ja zum Beispiel mit einem Marketingvertreter von Thomann mal gesprochen, die machen ja bei Geekweek Werbung, und der hat gesagt, ja, für ihn ist das Medium Podcasting eigentlich ein bisschen unbefriedigend, obwohl es natürlich genau die Ansprechgruppe ist, die er da ansprechen will. Das Problem ist, er würde eigentlich gerne so Aktionen fahren und sagen, zum Beispiel wegen einem oder drei Monate irgend sowas möchte er möglichst bei vielen Podcasts auftauchen, oder? Nur mit jedem einzelnen Podcaster zu verhandeln über Preis und wie und wo und was, viel zu aufwendig. Und da habe ich mir gesagt, ja, da fehlt im Prinzip eigentlich eine Oberfläche, wo genau das zusammenbringt. Also wo der Anbieter sagen kann, das sind unsere Jingle, das sind wir bereit zu bezahlen, und auf der anderen Seite natürlich auch der Podcaster, der auch aussuchen kann, für wen er Werbung macht. Weil ich denke, für Thomann würden wahrscheinlich die meisten bereit sein, Werbung zu machen. Ja, wenn die Deutsche Bank da ist, stelle ich mir vor, wird es wahrscheinlich weniger Podcasts geben im Privatbereich, die da auch Werbung machen wollen. I don't know, aber wird es vielleicht auch geben. Aber was denkt ihr? Wäre das nicht sehr praktisch, wenn es so eine Oberfläche geben würde? Das wäre für beide Seiten auf jeden Fall einfacher zueinander zu finden, würde ich mal so sagen. Es müsste einfach extrem individualisierbar sein, dass ich sagen kann, ich will das, das, das und das drin haben, aber das, das, das und das ja nicht. Ja, genau. Also es muss ja zu dir passen. Sowohl du solltest sagen können, wer du willst, wie auch der Anbieter kann natürlich sagen, ja, bei diesem Podcast gerne, aber bei dem gar nicht. Weil das will er natürlich auch, weil es geht um sein Produkt, oder? Ja, klar. Also die Idee, sag ich mal, die ist ja jetzt nicht neu. Ja, also die haben wir jetzt schon öfters mal gesehen und auch in Xing habe ich da das schon des Öfteren gesehen. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz durchgesprochen. Und ich denke, das Problem ist erstmal, ja, wie klärt man das, ja? Und die Sache ist ja beim Podcast immer wieder die gleiche Leier. Also wir haben ja eben gerade so gesprochen von, ich mache einen Podcast für eine Firma. Ja, also mir ist das ja jetzt relativ egal als Podcaster, der für eine Firma macht. Ich weiß zu 100% ungefähr, wie viele Hörer hören mich. Ja, also das kann ich prinzipiell schon mal einschätzen. Und wenn ich jetzt einen Public-Podcast mache, da habe ich einfach das Problem, ja, mit welchen Daten möchte ich denn jetzt nun quasi Werbung für meinen Podcast machen, um überhaupt Werbung anzunehmen, ja? Ich glaube nicht, dass das also ein Problem ist. Diese für die Firmen, die das anbieten, denke ich schon. Weil aus dem Grund heraus, ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel mit Marketingleuten zu tun und habe die auch öfters darauf angesprochen. Und die sagen, nee, sie sehen das Problem nicht wirklich. Aus dem Grund heraus, ihnen ist natürlich absolut bewusst, dass bei Podcasts, dass die keine Riesen Verbreitung haben. Das ist schon klar. Aber ihnen, also das sind Leute, die Online-Marketing machen, die wissen, was Podcast ist und die wissen auch die Vorteile etc. Und die sagen, schau, das wissen wir bei einem Blog auch nicht. Also weil die Klickrate etc., die ist derart verschwindend klein und nur weil jemand draufklickt, heißt das ja noch lange nicht, dass das Ding überhaupt angeht. Also dort haben wir genau dasselbe Problem. Darum möchten die meistens über die Menge das machen. Also nicht die Menge der Hörer, sondern die Menge des Podcasts. Also zum Beispiel sagen, hey, wir haben irgendeine Aktion und einen Monat lang möchten wir möglichst bei allen Podcasts drin sein. Mhm. Ja, dann erreichen wir auch sehr, sehr viele Leute. Mhm. Also müssen wir die Leute einfach dazu bringen, dass sie Geld mal toll finden, sozusagen. Ja, ich denke mir eben, dass wenn der Podcaster eben das, wie Martin vorher gesagt hat, sich aussuchen kann, weil ich würde auch nicht gerne in meinem Podcast, fällt mir kein Beispiel ein, also die für die Armee Werbung machen als Beispiel. Ja, unmöglich, oder? Mhm. Also ich möchte da schon eine gewisse Kontrolle haben. Okay. Und ich stelle mir einfach vor, wenn es eine Marketingagentur geben würde, die eben Erfahrung hat, solche Werbung eben auch zu promoten, also bei den Firmen etc., so eine Oberfläche aufstellen würden, ich glaube, das könnte funktionieren. Also wenn wir das gesamteuropäisch dann machen, also eine Plattform, wo das alles drauf ist. Aber Rico, mit der Werbeagentur würde ich jetzt, aber mit der garantiert nicht. Ja gut, aber die Werbeagentur, es geht ja nicht um die Werbung von der Werbeagentur, sondern es geht darum, was sie für Werbung reinholen, ob die gut ist oder nicht. Und sind wir ehrlich, die aggressivste Werbeagentur holt auch die beste Werbung rein. Das ist jetzt einfach so. Nur, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, einerseits würde mich extrem interessieren, ob irgendwer schon mit audiometric.io Erfahrung gemacht hat und wie die Erfahrungen so sind. Das finde ich sehr spannend. Und für alle, die jetzt an der Tastatur sitzen und da jetzt reinhacken, dass sie Werbung grundsätzlich schlecht finden, dass sie Werbung grundsätzlich ablehnen und Geld ist grundsätzlich böse. Liebe Leute, erspart euch das, dieses Trollen, das interessiert keinen Arsch. Okay? Nur, dass wir da nicht wieder vollgetrollt werden mit diesem Shit. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, also ich kann es natürlich verstehen, dass die meisten Leute dann irgendwie sagen, ich möchte das nicht drin haben, weil ich denke, es müsste, wie ihr schon gesagt habt, eine höhere Nutzerfreundlichkeit sein mit Werbung. Also was bringt mir jetzt quasi Werbung, die jetzt irgendwie einen Trailer drin hat, wo ich jetzt, was weiß ich, einen Häkel-Podcast mache und da kommt irgendwas übers neueste Auto und tralala. Also ich denke, da liegt auch ein bisschen die Kommunikation drin. Also wie mache ich oder wie verknüpfe ich die Werbung damit? Ja, also Werbung machen wir ja jeden Tag. Die Leute geilen sich immer so ein bisschen drauf auf, dass ja Werbung ist ganz schlecht. Nee, Werbung ist nicht schlecht. Wir machen jeden Tag Werbung, weil Werbung ist letzten Endes nichts anderes als eine Entscheidung zu treffen. Ja, wenn ich die Entscheidung treffe, zu Hause zu bleiben, dann muss irgendjemand meine Arbeit machen. Und das ist bei Werbung dasselbe. Werbung ist einfach nur die Umsetzung in einer Gesellschaft von bestimmten Interesse. Ja, und Werbung muss nicht schlecht sein. Ich finde aber, dass vielleicht vor allen Dingen im audiotechnischen Bereich Werbung irgendwie anders kommuniziert werden müsste. Wie meinst du das? Und einfach nicht mit diesen reinen Trailer-Geschichten, sondern es wäre ja vielleicht sehr viel informativer, wenn man jetzt vielleicht direkt mit den Menschen, die normalerweise diese Trailer reinquatschen würden, eine Kommunikation stattfinden könnte, also direkt Firmenkommunikation, also weil das ist ja dann letzten Endes nicht mit der, die den Jingle macht, weil das sind einfach professionelle Gespräche. Ja, eben, also vielleicht eine Plattform zu binden, wo man direkt mit den Leuten von Firmen mal sprechen kann. Ja, aber dann bist du bei Redaktionsbeiträgen. Redaktionsbeiträge finde ich ja immer gut. Also ein Interview zu machen mit Thomas zum Beispiel, ja, wäre extrem interessant. Aber ich stelle fest, also Martin, das ist vor allem spannend, was du sagst. Also ich stelle das jetzt einfach bei Dampfcast fest, dort haben wir eine Umfrage gemacht, also einfach mal aufgerufen, hey Leute, wir suchen Gäste, wer hätte Lust? Sind über 100 Anmeldungen reingekommen. Also wir sind für die nächsten 3 Jahre eigentlich ausgebucht. Ja, also das ist kein Problem. Ja, aber die Frage ist ja, ob du dich dann da darüber finanzieren kannst, über diese Beiträge. Darum geht's ja. Ja, also dass du hast Hörerbindung, ja, und eine Firma stellt dann halt eine Person, die sich da in den ganzen Themen so auskennt, bereit und dafür bekommst du Geld. Das ist mal eine ganz komische Zusammenstellung, weil da muss sich jemand hinsetzen und mit dir kommunizieren, ja, und du bekommst noch Geld dafür. Aber der Hintergrund ist so gesehen derselbe. Die Frage ist nur, wie ist das finanziell? Ja, ich finde, also Redaktionsbeiträge sollten nicht finanziert sein. Aus dem Grund heraus, dann bist du mit den ganzen Fragen, die du da stellst, also die ganze Diskussion ist dann für mich ein bisschen schräg eingefärbt. Also dann finde ich es lieber, wenn nur so ein Trailer läuft oder sonst irgendwas, der kostet einen fixen Betrag. Etc. Und du kannst ja immer noch sagen, hey, Firma XY, du kannst bei uns, was weiß ich, 5 dieser Jingles buchen und dafür machen wir dann an einer Sendung, wo dieser Jingle nicht läuft, ein Interview. Und dort fragen wir dann aber trotzdem das, was immer ich Lust habe. Also, weil sonst bringt der Redaktionsbeitrag nichts, sonst ist es reiner Verkauf und das würde ich nicht anhören. Mhm. Und Ralf hat gerade im Chat geschrieben, ja, dann sind wir ja nur noch Dudelfunk. Nee, das geht ja nur um einen Trailer. Also ein Dudelfunk, ich weiß nicht, wenn du zum letzten Mal Radio gehört hast, ist so, also in der Schweiz ist das so, alle 20 Minuten mindestens 5 bis 10 Minuten Werbung. Von dem rede ich nicht, das ist Quatsch, sondern ein Einspieler. Er meint übrigens weiter oben, dann bist du bei Podcast-Networks wie in den USA. Kennst du dich da aus, Rico? Nicht wirklich. Also ich weiß, dass in Amerika das gemacht wird und uns wurde ja auch von der Podunion schon ein paar Mal angewiesen, wir sollten das machen. Ja, aber da brauchen wir Marketing-Leute dazu. Also das wäre ja alles machbar. Aber uns fehlt das Marketing-Know-how im Background, weil so einfach, wie das klingt, ist es gar nicht. Und in Amerika wird das natürlich massiv gemacht, weil die haben dieses komische Dings in Sachen Werbung ist böse, überhaupt nicht, sondern da wird fleißig Werbung gemacht, weil denen ist klar, es muss Butter aufs Brot, Leute. Wir leben nicht von Luft und Liebe. Geh nicht. Ja, ist schon okay, aber ich meine, was zu viel ist, ist zu viel dann auch. Ja, klar. Aber das soll ja jedem Podcaster auch wieder überlassen sein, wie stark dass er das macht. Also für einen Podcast, der nur 10 Minuten geht, ein minutenlanger Trailer vorne und ein minutenlanger Trailer hinten, finde ich Quatsch, würde ich als Hörer nicht mehr hören. Und ich denke mir, wahrscheinlich sehr viele. Und das würde dieser Podcast ja auch merken und wieder aufhören. Also das denke ich mir, das ist der Markt, der sich einregt. Bei einem stündigen Podcast schnell irgendwo 30 Sekunden ein Trailer rein, das stört mich nicht im geringsten. Weil gerade gefragt wurde, ich bin ja nun in den amerikanischen Bereich nochmal tätig und muss das mastern sozusagen. Dort ist es natürlich wie ihr schon gesagt habt, also relativ hardcore. Ja, man muss aber auch sehen, das ist halt so wie Holgi eben auch. Ja, also da gibt's eine Person, die macht den Podcast und die macht ganz, ganz viele Podcasts. Ja, und das ist eine Eigenvermarktung und da gehört das einfach mit dazu. Ja. Wir sprechen ja jetzt auch von Audiometrik.io so ein bisschen so, als wäre das auch in Deutsch. Das ist es natürlich nicht, das ist amerikanisch. Das wäre ein bisschen bekloppt, sage ich mal, jetzt einen deutschen Podcast zu machen und amerikanische Werbung reinzuradeln. Wäre natürlich sehr interessant, wenn es das auch in Deutsch gäbe. Ne? Und ich denke, das ist auch so ein relativ großes Thema. Da könnten wir vielleicht mal im Podcasting drüber reden. Unsere Konkurrenz? Stelle. Ja, ja, ja. Unsere Konkurrenz. Ja, die plaudern immer so lange, weißt du, über die ganzen Sachen. Die haben da immer Zeit dafür. Wir haben ja nicht so viel Zeit dafür. Aber da könnte man vielleicht mal auch ein paar Hörer mit reinnehmen oder ähnliches. Einfach um mal Feedback zu bekommen. Was sagen denn eigentlich die Hörer dazu? Ja, also wer Lust hat, der kann sich da mal melden und vielleicht können wir das mal im Podcasting mit reinschieben. Wir geben die Arbeit einfach weiter. Du ganz, machst gut. Ganz, ganz genau. Wir sind guten Delegieren. Nee, aber ich finde das wirklich mal interessant. Vor allen Dingen natürlich wie viel und vor allen Dingen wo. Ja, also Intro, Outro oder mittendrin oder wie auch immer. Oder kann man vielleicht dann auch Venti zufriedenstellen, der ja auch immer mal so ein bisschen Musik im Hintergrund haben will. Wäre das nicht auch was irgendwie, ne? Ja. Ein spannendes Thema. Ja, das war's dann aber mit kurz und knackig beim Podcasting, wenn wir damit anfangen. Ihr schafft das schon, zusammen zu dampfen auf kurz und knackig. Dann haben wir was zu tun, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir als nächstes Thema, wenn wir damit durch sind. Ich glaube ja, ne? Ja, oder? Denke auch, ja. Ja, als nächstes haben wir bei Instacast Neuerung, oder was heißt Neuerung, die integrieren jetzt wieder Flatter, wo wir schon mal beim Geldmachen sind, ja. Es gibt noch mehr von dem. Ja, und ich kann zu Instacast leider nichts mehr sagen, weil ich bin ja umgestiegen. Wer kann dazu was erzählen von euch? Also ich kann schon etwas dazu sagen. Ich bin zwar auch umgestiegen, aber selbstverständlich habe ich den Instacast noch und teste das natürlich detailliert durch. Instacast hat in den letzten Wochen einige Updates gebracht, die sehr gut sind. Das Ding erscheint mir wirklich wesentlich stabiler geworden zu sein als auch schon. Also ich finde, es ist wieder so auf dem richtigen Weg. Jedoch hat Martin da etwas ganz Spezielles eingebaut, nämlich diese Instacloud. Das ist eine Webseite, über die die Instacast-Clients, also egal ob das auf iOS ist oder auf Mac, miteinander die Daten austauschen. Also dass, wenn ich in einen Podcast auf meinem iPhone starte, kann ich ihn fertig hören auf dem Mac als Beispiel. Und da läuft das drüber. Und gleichzeitig hat er endlich jetzt das so integriert, dass eben auch Flatter dort drüber möglich ist. Also das heißt, ich kann dort auf diese Webseite gehen und sagen, hey, in meinem Account drin, jeder Podcast, der, was weiß ich, markiert ist oder jeder, der den ich mir ganz angehört habe oder was auch immer, es gibt so vier verschiedene Möglichkeiten, soll automatisch geflattert werden. Und somit ist wieder ein automatisches Flattern möglich und Apple kann da nicht motzen und verdient trotzdem kein Geld und das finde ich extrem positiv. Also für mich ein 100%iger Daumen hoch für Instacast. Es gibt wieder Hoffnung für Instacast. Geschickt gelöst, finde ich. Ja. Den Link, den lasse ich jetzt mal im Chat weg. Ich denke, den. Oder? Ach, das machen wir konsequent, oder? Ja. Ich bin nicht im Chat. Meinst du, das muss ich noch reinballern? Nee, komm, das lassen wir jetzt. Instacast hat auch jeder, oder? Und sonst gibt's Google für das. Oder DuckDuckDuck. Oder was? Ich hab's reinkopiert, bis ihr da euch geeinigt habt. Ist einfacher, denkst du. Bitteschön, Thorsten, und gehen wir zum nächsten Thema über. Ja, der Lightcast ist back, steht hier. Also das ist ein Podcast, so wie ich das mitbekommen habe. Ich kenne ihn selber noch gar nicht. Ja. Worum geht's denn da überhaupt? Was ist das? Das ist Einer der Gründe, warum es uns überhaupt gibt, oder Rico? Ja, das hat etwas, das hat sehr viel eigentlich mit der Pottunion zu tun. Also Kurzgeschichte, das vor ein paar Jahren, nee, von 2,5 Jahren genau, bin ich unter anderem mit Manuel Hefti zusammengesessen und wir haben darüber philosophiert, wie könnte man eigentlich irgendwie die Podcaster zusammenzubringen und für Erfahrungsaustausch. Und dabei ist unter anderem die Idee von Pottunion entstanden. Jetzt, der Punkt ist eigentlich, dass er zwar immer gesagt hat, selbstverständlich wird er Mitglied und er ist auch an diversen Veranstaltungen, die wir hier in der Schweiz hatten, war er auch dabei und so weiter und so fort, aber es kam immer irgendetwas dazwischen mit seinen Seiten. Jetzt hat er es endlich geschafft. Nach bald 2,5 Jahren. Wahnsinn. Ich habe natürlich gleich eine Flasche Champagner aufgemacht und habe mir die reingezogen, weil ich fand, ha, Ziel erreicht. Aber wieso ich das Thema eigentlich aufgenommen habe, ist eigentlich nicht Manuel Hefti, das ist nur so die Nebenstory, sondern Manuel Hefti ist eigentlich ein ziemlich bekannter Fotograf, der einen Podcast macht eben über Fotografieren. Jetzt muss ich dazu sagen, er ist in Schweizerdeutsch. Aber Manuel redet relativ langsam, also man versteht das wahrscheinlich auch mit ein bisschen Übung als Deutscher. Und er macht ja schon den Klick-Tipp, das ist ein fast täglicher Podcast, wo es ganz kurz um irgendeinen kurzen Tipp geht. Und der Lightcast ist das Ganze sehr ausgedehnt und sehr detailliert. Also es gab hier in der Schweiz eine ganz wichtige Fotoausstellung, wo er war und gleich 4, 5 Interviews gemacht hat mit den Leuten. Also sehr detailliert und das ist für die Schweiz sicher in Sachen Fotopodcast, der Fotopodcast. Und eben Manuel hat auch da wegen Unfall und, über ein Jahr Ferien oder ausgesetzt von diesem Lightcast und jetzt ist er wieder da. Also eine absolute Hörempfehlung, hört euch dazu doch mal an. Ja, ich versuche das mal. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Schweizerdeutsch oder wie das heißt dann. Schweizerdeutsch und das ja. Ist nur eine Übungssache, das schaffst auch du. Ja, man versteht das schon, aber man muss echt konzentriert zuhören. Das ist anstrengend. Und ich habe auch mit Fotos nichts am Hut, aber Du möchtest sagen, du kannst das nicht in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen. Nein, das mit Sicherheit nicht. Jetzt weiß ich, weshalb. Die Tage habe ich noch gesagt, mein Podcast könnte ich locker in doppelter Geschwindigkeit hören. Aber naja, gut. Wenn es dann nicht klares Deutsch ist, dann wird es schwierig für mich. Du willst sagen, dass Schweizerdeutsch kein klares Deutsch ist? Nein, für mich nicht. Da kommst du jetzt nicht mehr raus. Da kommst Jörg, jetzt du wirst ein Problem bekommen. Ach, egal. Nee, ist egal. Das machen wir offline. Ja, wir machen das Schweizerdeutsch. Lassen wir doch die einfach links liegen, oder? Genau. Was haben wir noch für Themen, Rico? Ja, Phonik haben wir noch reden. Ich glaube, WordPress ist da so irgendetwas. Wundert euch nicht, wenn die Hörer einbrechen, meine Lieben. Ja, im Moment sehen wir doch, klar, Ralf ist noch da und so weiter. Thorsten hat sowieso kein Problem mit Schweizerdeutsch, das geht. Und ja, Nachzug schafft das auch noch. Also so großen Einbruch haben wir nicht. Und ich sehe gerade im Chat, Christian ist da. Ah ja, für Chat hat er Zeit, aber zumindest uns zum Podcast nicht. Aber Christian, der muss sowieso lernen, mit den Schweizern noch umzugehen. Anderes Thema, aber ähnlich. Auf Phonik kooperiert mit dem Teufel. Was ist denn da los? Wer ist Teufel? Ich denke Google, ja. Oder? So wie ich das verstanden habe. Von den Schweizern zu den Österreichern. Du siehst, die Deutschen also interessieren mich. Nee, zurück zu Phonik. Google ist in Österreich zu Hause? Nee, auf Phonik ist in Österreich zu Hause. Guten Morgen. Ja, ich habe mit Schrecken vernommen, dass Auphonic kooperiert mit dem Teufel, also mit Google, und Google ist doch schlecht und alle wollen weg von Google und. Und jetzt geht Auphonic und kooperiert mit Google. Also das geht doch gar nicht. Nee, also hier Google Drive, ne? Nee. Nee, der Hintergrund ist einfach der, wir kennen das, bei Auphonic kann man via FTP-Server oder via Dropbox und so weiter seinen File reinkopieren und das bei Auphonic so konfigurieren, dass Auphonic dort das File nimmt, verarbeitet und wieder zurückschiebt automatisch auf die Dropbox zum Beispiel. Und jetzt geht es neu auch mit Google Docs. Ist auf Google Drive. Ja, dann. Ist das jetzt nicht böse? Ja, wer das gerne so macht, für den ist das wahrscheinlich nicht böse. Also er wird sich wahrscheinlich freuen. Wir überlassen das dem Teufel. Jeweiligen Podcaster. Ne? Genau. Ja, gut. Also dann gibt's noch was Neues für uns Blogger und Podcaster. Auf jeden Fall die meisten haben ja mit WordPress zu tun und da tut sich auch was in der WordPress-Community. Dazu kann auch Rico was sagen. Ja, dort tut sich was. Das ist eine maßlose Untertreibung. Dort ist momentan gerade gewaltig was los. Weil am 4. Juni ist auf Glückspress ist ein WordPress-Blog, ziemlich bekannt, hat Kaspar Hubinger, heißt er, glaube ich, ein Artikel veröffentlicht und hat mal so ein bisschen die WordPress-Szene im deutschsprachigen Raum ein bisschen in Frage gestellt und fand, hey, also eigentlich so das meistgenutzte CMS und bei jeder Ausstellung kommen nur ein paar und wenn wir sonst irgendetwas veranstalten, läuft eigentlich auch nichts. Das ist doch irgendwie traurig. Und hat aber auch gleichzeitig ein paar Vorschläge gemacht, wie er denkt, wie man das verbessern könnte, etc. pp. Ja, ich habe das gelesen, habe mir soweit nichts weiteres dabei gedacht. Das war aber ein Irrtum, weil da ging dann wirklich schon wieder der Teufel los. Weil in der kürzesten Zeit war der Blog mit Kommentaren überhäuft, also über 100 Kommentaren kamen in kürzester Zeit rein. Zeitweise konnte ich die Seite gar nicht mehr erreichen, weil der Server zu langsam war von ihm. Gleichzeitig kamen ganz, ganz viele bekannten WordPress-Blogs, die haben das Thema aufgegriffen und haben das auch umgesetzt, das Thema. Und auch da ging unheimlich die Diskussion los und nicht einfach nur getrollt oder sowas, überhaupt nicht. Nein, da kamen auch sehr gute Vorschläge, wie das organisiert ist. Ich fand das sehr spannend nachzulesen mit sehr, sehr vielen Ideen. Das einzige Frustrierende ist dran, wenn die von wenig Leuten sprechen, sprechen sie irgendwie von Hunderten. Wenn wir von wenig Leuten sprechen, reden wir von ein paar, weniger. Also zwei oder drei oder wie so ein bekannter Podcast sagt, von 25. Die haben ein Luxusproblem, aber ein schönes Luxusproblem, aber ich finde es ganz toll, dass dort jetzt etwas losgeht, weil, und das betrifft uns ja auch, also ich kann da nur alle aufrufen, schaut euch das an, verfolgt das mit, weil da ist jetzt wirklich sehr viel Ideen, die da kommen, regionale Gruppierungen, die sich da organisieren etc. Und zwar nicht nur Entwickler, sondern auch Benutzer, also auch für jeden Podcaster absolut interessant. Gleichzeitig ist noch etwas sehr Spannendes passiert, das ist nämlich die wpd.org, also das ist das offizielle WordPress.de Webseite, die machen jetzt einen offiziellen Podcast über WordPress und zwar sollen das Interviews sein mit Leuten, die mit WordPress arbeiten, also das können sowohl Entwickler sein, das können Kunden sein, das können irgend so was sein, es macht ein Radiomoderator, also der sich gewohnt ist, das zu machen, er spricht sehr gut und sehr angenehm, macht das sehr schöne Interviews und beim ersten Folge hat er die Marketingfrau von der Firma, die für WordPress im deutschsprachigen Raum das Marketing macht, interviewt, was sehr interessant war. Dass wer sich so mit Open-Source-Geschichten und so weiter auseinandersetzt, sehr zu empfehlen. Und ich finde das extrem spannend. Und für die Podcaster, die auf WordPress sind, ist das ja fast ein Muss. Ja, also so wie ich das Ganze verstanden habe, soll es ja nicht nur um kostenlose Sachen gehen, sondern auch in Enterprise und Online-Shops und etc., WooCommerce und Ähnliches, ne, ging es da in der Episode. Das heißt, dort will man mal so einen großen Einblick geben, was sich alles mittlerweile nun auch um WordPress dreht. Weil mit WordPress kann man ja nun wirklich auch sehr, sehr viel mehr machen, außer eben nur einen Blog. Viele große Systeme laufen mittlerweile auf WordPress. Und es ist natürlich auch sehr interessant, mal von Entwicklern zu hören, wie sie eigentlich mit WordPress umgehen, weil natürlich auch WordPress ist so ein, API. Ding sie, ne? Und nicht alles ist immer so schön. Aber warum sich jetzt vor allen Dingen viele Entwickler oder auch Designer mit WordPress nun miteinander austauschen, kann vielleicht auch hier und da eine Möglichkeit geben, auch mal ein bisschen mehr Community zusammenzubringen. Inwieweit sie jetzt direkt in dem Podcast über die Community sprechen, weiß ich jetzt nicht. So weit, wie du gesagt hast, geht's da wirklich um Entwickler und Marketing und so weiter drüber zu sprechen. Ne? So habe ich das jetzt auch verstanden. Ja, also das geht sehr breit über das ganze Spektrum hinweg. Möchten Sie da die Interviews machen? Na, vielleicht sagen sie auch mal hier und da was, wie es nun weitergeht mit der Community und der Suche. Das wird sicher auch kommen, weil es sind ja Leute aus der Community, also die werden dort sicher auch einige News reinbringen. Tja, dann hätten wir es, oder? Hätten wir es in Sachen WordPress erstmal. Ja? Sure. Okay. Dann habe ich gerade von einem RSS-Dienst erfahren, nämlich Feedly. Und ja, der wird wohl erpresst und der MC kann dazu was sagen, glaube ich. Ja, ich habe mich ein bisschen. Vielleicht sagst du ganz kurz nochmal für die Leute, die es nicht wissen, was Feedly ist, weil ich konnte da jetzt nichts mit anfangen. Naja, also man möchte irgendwie seine ganzen Feeds irgendwo mal verwalten und da gab es ja nun dieses Google-Dingsi, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe das nie genutzt. Wie hieß es? Vom Teufel halt. Google Reader, oder? Ja, hieß der so, ne? Der hat ja Google hat ja zugemacht dann. Und diesen Dienst wollte nun Feedly ersetzen sozusagen, also die Möglichkeit zu schaffen, seine eigenen Feeds da irgendwie zu sammeln. Und nun ist aber der wäre dann der 11. Juni, hat Feedly bekannt gegeben, dass sie den Dienst erstmal zumachen. Der Grund ist DDoS-Attacken. Also hier wird irgendwie mit einem Botnetz quasi auf Feedly eingedroschen. Und der Spaß war dann wohl auch so, dass hier eine immense Summe an Feedly gefordert wurde, damit diese Angriffe aufhören. Gefunden habe ich das, weil ich selbst so ein bisschen dastande und jemand laut geschrien hat, geht nicht, vom Cashy, der betreibt nämlich auch so einen Blog, da schreibt er wirklich sehr, sehr viel Kram rein, stadtbremerhaven.de, kann man mal gucken, da gibt's, ich muss jetzt gleichzeitig auch noch hier in den Chat reinpasten, so. Habe ich das Ganze gefunden. Das war mir so nicht klar, weil auch Evernote hat da Angriffe. Sie haben gestern Abend dann noch so versucht, das Ganze umzuleiten, haben mit unterschiedlichen Hostern gesprochen und haben neue Domains tatsächlich eingerichtet, neue IP-Adressen und so weiter. Und nun hat der Angriff weiter stattgefunden. Das heißt, heute ist er wieder offline. Wie lang das Spielchen weitergeht, weiß man noch nicht so genau. Finde ich natürlich wirklich eine krasse Sache, sage ich mal so. Ist jetzt nichts Neues, ja. Aber Evernote hat zum Beispiel überhaupt nicht reagiert. Feedly, wie gesagt, sofort ein Block. Ich meine, was geht bei den Leuten eigentlich so vor? Also warum macht man sowas, ja, dass man jetzt ein Feed-System versucht lahmzulegen? Welcher Hintergrund hat denn sowas? Ja, und vor allen Dingen hohe Summen zu erpressen. Was wollen die denn da erpressen? Ich meine, das sind keine Millionäre. Und ja, vielleicht schon, aber ich glaube nicht. Und naja, das ist also hochgradig unanständig, würde ich sagen. Sollen sie schämen. Punkt. Punkt. Ja, also was das Ganze soll, das habe ich nicht so ganz verstanden für ein Feed-System. Ist mir nicht so ganz klar. Tja, das war so eine kurze Breaking News meinerseits. Ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Unser Thorsten ist wieder da, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und ja, der Thorsten hat ja auch einen Podcast, Dias Maschinen. Und ja, Rico, sagst du dazu noch mal kurz was? Ja, eben Thorsten ist wieder da. Wir freuen uns natürlich alle. Und eben, plötzlich in meinem Podcatcher ist auch wieder eine neue Folge von ID Machine aufgetaucht. Fand ich ja lustig, klar, kurze Folge, hört da rein. Gar keine große, also schon lustig, aber keine kurze Folge, sondern eine große Folge. Und auch nicht Thorsten alleine, sondern auch mit Gästen, wo sie sich über ADN und die Zukunft von ADN und so weiter unterhalten haben. Also scheinbar gab es da eine Konzeptänderung. gefällt mir übrigens sehr gut. Und gleichzeitig haben Sie so im Podcast angeklungen, dass Sie unter Umständen dieses Thema noch weiter vertiefen wollen. Also so quasi, wie geht es weiter überhaupt mit Social-Media-Geschichten etc.? Was ist böse und was eben nicht? Und was wäre eigentlich machbar? Und so weiter und so fort. Fand ich sehr spannend. Könnte sehr spannend werden. Also kann ich auch da wieder empfehlen und wollte einfach alle Leute darauf aufmerksam machen. Die ID-Maschinen gibt es wieder. Immer wenn ich das lese, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Meine ersten Kontakte mit LDS-Maschinen, da hatte der mal so ein 24-Stunden-Ding, da hat er jede Stunde einen Podcast rausgehauen und bei mir klingelte das nachts um 3 und ich dachte, verdammt, was ist das denn für einer? Ne? Wieder rausgeschmissen. Und bis ich dann hörte, dass es nur eine Aktion war, na Gott sei Dank. Nee, aber schön, dass du wieder da bist. Hundertprozentig. Definitiv, ja. Und er schreibt auch wahnsinnig im Chat, vielen Dank für den Golem-Link. Ja, jetzt hatte der Pukipsi hier noch was reingeschrieben. Genau, ich wollte fragen, ich habe vorher gesehen, dass ein Update vom PowerPress-Plugin gekommen ist in den letzten 2 Tagen. Hat das? Ich frage dann immer in die Runde, hat das jemand schon installiert? Erfahrungen damit? Nope. Weil ich bin bei dem Plugin unglaublich vorsichtig. Bei anderen habe ich nicht so Probleme, aber da bin ich immer extrem vorsichtig. Also klar, das hat nicht, wenn du dort ein Problem hast, hast du gleich ein, als Podcaster ein gewaltiges Problem. Aber eben deshalb. Also ich hatte die letzten 5 Jahre noch nie ein Problem damit. Gut. Also ich finde das eines von den Dingen, die ich eigentlich am problemlosesten update. Aber gab es nicht von der Version 5.03 auf 04 oder irgendwie dann plötzlich kam ganz schnell das 05 hinten nach? Ja, sie haben ein paar Security-Fixes nachgeschoben, aber so schnell, ja, bei mir hat sich niemand eingebrochen oder sowas. Also ich finde, sie machen das sehr gut. Gut, das ist ja eh nur so ein Bugfix, ne? Was da passiert ist, ist ja kein Major Release oder sonst irgendwie gewesen. Ist ein kleiner Schritt, ja. Von 5.07 auf 5.08, genau. Ich frage einfach immer gern nochmals, bevor ich das, weil das ist ja für uns Podcaster, wenn man das nutzt, um die Podcasts rauszuhauen, das wichtigste Plugin, oder? Ja, wenn man es nutzt, ja. Eben. Wenn man nicht, was gibt's? Ich nutze einen Webplayer. Podlove nutzt. Oder was gibt's sonst noch alternativ? Podpress gibt's noch. Also sind jetzt die 3 größten. Eben. Vielleicht, ich habe jetzt gerade nicht zugehört, Thorsten meint auch, der Feed hat sich geändert bei der ID-Maschine. Hat man das schon gesagt, oder? Nee, werden wir aber auch noch gleich in die Shownotes mit reinnehmen. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist gut. Deshalb habe ich nichts bekommen. Schon mal etwas gehört von der Hot-Union-Seite? Ja. Dort war er drauf. Die Änderung? Dass er erschienen ist. Ach so. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht täglich da drauf. Was? Auf Podunion. Schämst du dich dann nicht? Nee. Warum haben wir so lausige Zugriffszahlen? Ich kann ja nicht alles machen. Doch. Naja, wenn der Poughkeepsie mal ab und zu reinschauen würde, würden die Zahlen schon explodieren, ne? Ich gehe jeden zweiten Tag rein, aber nicht jeden Tag. Na, dann ist das kein Wunder. Ja, ich erhöhe es mal, mein Klick da auf die Seite Dings. Ich darf ja gar nichts sagen. Wann warst du das letzte Mal da? Ja, ich bin da. Ah, und vorher? Ja, ist doch klar. Ich glaube, vorgestern. Siehst du, ähnlich wie ich im Zweitagesschritt, also. Ja, nee, deswegen, ich darf ja nichts sagen. Der Nachtzug meinte, ich soll ein Skript nehmen. Ah, gute Idee. Wenn man es kann. Hier. Hatten wir nicht noch andere Themen oder war es das jetzt schon? Mit den Themen sind wir hier schon durch. Ja, wir haben jetzt noch die Highlights. Da fangen wir mal mit dem Rico sein Highlight an. Und ich glaube, der hat sowas wie einen Personal-Podcast aufgetan. Das ist für mich sehr interessant. Ja, obwohl ich nicht der große Audioblog-Fan bin, habe ich trotzdem heute mal wieder einen Personal-Podcast mitgebracht, der mir sehr gefallen hat. Das Ding nennt sich der Brombeerfalter, was ich schon mal einen sehr lustigen Namen finde. Brombeerfalter darum, weil es um ein Fahrrad geht, das, also ein Klappfahrrad, das brombeerfarben ist. Haha. Jetzt wisst ihr aber immer noch nicht, was es da drin geht. Es geht nämlich nicht um Fahrrad. Irrtum. Nee, das Ganze kommt von Daniel, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Namen richtig sage, Bialas. Bialas, eigentlich ganz einfach. Wird dieser Podcast gemacht und er ist Bus, Taxi und eben Faltradfahrer. Und er erzählt in diesem Podcast so alles, was ihn halt so bewegt, also einen richtigen Audioblog. Ich finde das sehr sympathisch. Ich habe jetzt da einige Folgen gehört. Er hat eine sehr sympathische Stimme und auch die Inhalte finde ich recht interessant und sehr vielfältig. Also ist ein Audioblog, gefällt mir äußerst gut. Ja, schon abonniert. Kannte ich noch gar nicht. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich jetzt, also höre ich schon lange Podcast Young in the 80s heißt der. Ja, das macht der Christian und der Peter, das sind zwei Brüder. Und ja, die sind halt ja, meiner Meinung nach sogar ziemlich jung gewesen in den 80ern. Die müssen irgendwie so um Ende der 70er, 80er geboren sein. Und erzählen so ihre Erfahrungen, was sie so in den 80ern alles erlebt haben. Und jetzt die letzte Folge, die fand ich echt granatenstark. Ich habe da, ja, ich bin am Überlegen, ob ich sie mir vielleicht sogar noch ein zweites Mal anhöre, was ich selten mache, weil da sind Sachen, die reden über Werbung und speziell über Fernsehwerbung, weil das natürlich was war, was immer wieder auf uns eingeströmt ist in den 80ern auch schon. Und ja, da haben die immer so Werbetrailer, die einspielen. So, ach, was weiß ich, die Trill-Werbung mit den JS11-Körnchen und diese Sachen mit Wiggles Bär mit Gum und diese Sachen, was man so früher, dann fühlt man sich richtig zurückversetzt in die 80er. Also ich fand das richtig klasse. Das machte Spaß, das zu hören und das wollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall mal weitergeben. Da solltet ihr mal drauf gucken, draufklicken und euch das mal anhören. Wenigstens die letzte Folge, also die war klasse, echt hörenswert. 77er und 80er Baujahr sind die beiden übrigens. Ja, hätte ich auch so geschätzt, ja. Ja, ich war Teenager, ich bin 70 geboren. Jetzt habe ich es verraten. Naja, gut, ist ja auch kein Geheimnis. Und ja, die waren schon noch etwas jünger, aber trotz alledem, was die so für Themen haben, ich find's interessant, wenn man dann da diese Zeit so miterlebt hat. Tja. Jungspunde. Christian meinte, ihr Jungspunde. Christian, frustrierenderweise muss ich dir da recht geben. 70. 70er Geburtsjahr. Young in the 60s oder was? Den kann ja dann Christian stoppen, den Podcast. Genau, und den Rico als Gast einladen. Der Opa. Gehen wir weiter, bitte. Okay, dann hat der Poughkeepsie noch was? Ja, es ist Sommer, zumindest hier in der Schweiz, ist extrem heiß und, wie sagt man so schön, am Abend auch der Himmel relativ klar, so dass man die Sterne sieht. Und ich durfte in letzter Zeit immer wieder schöne Fragen beantworten. Wer kleine Kinder hat, kennt das. Die können viel und intensiv Fragen stellen. Und da ist mir ein Podcast wieder in den Sinn gekommen, der Sternengeschichten-Podcast. Gibt's jetzt schon seit, gefühlt, was sind das, 1,5 Jahre? Weiß das jemand circa? Keine Ahnung. Schon lange. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Er erzählt da zum einen über das Universum, über Sternen, über Galaxien, über Planeten, wie die ganzen entstanden sind, was die Sonne macht, weshalb das die Erde eine Scheibe ist und all das Ganze drumherum oder eben nicht ist, besser gesagt. Und sehr interessant, sehr einfach erklärt auch. Vielleicht ist nicht gerade für meine kleine Tochter, aber zumindest ich kann es da lernen und dann ihr weitererzählen. Dann bin ich der gescheite Papa. Also schön. Wenn ich richtig bin, dann ist es am 6.12.2012 gestartet. Das dachte ich eben genauso etwas in der Runde. 1,5 Jahre sind das, oder? Mhm. Genau. Also ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn schon mal drin hatte, aber das ist immer wieder was zum Erwähnen. Kennt ihr ihn? Nehmt man schon, oder? Ja. Ich noch nicht, aber ich werde da auch mal reinhören, ja. Der dürfte dir auch gefallen, der ist meist so 10, maximal irgendwie so, glaube ich, 20 Minuten war das Längste, was ich mal gehört habe. Also relativ kurz immer. und eben sehr mit Informationen gefüllt. Den musst du sogar manchmal 2-3 Mal anhören. Ist das so wieso, weshalb, warum so diese Richtung so für jüngere Menschen auch geeignet? Weil du sagst, für deine kleine Tochter, aber die ist ja noch relativ jung, aber unsere ist jetzt 8 und vielleicht für sie schon was? Oder meinst du auch noch nicht? Probier's mal aus, es sind halt gewisse Fremdwörter und teilweise halt die einzelnen Sternennamen, die vielleicht ein bisschen verwirren, aber grundsätzlich die Informationen sind, glaube ich, schon ab dem Alter, Rico, korrigier mich, sollten da grundlegend verstanden werden, oder? Aber fragst du mich jetzt radikal? Kindererziehung für Kleinkinder ist schon lange her bei mir, leider. Nee, aber du kennst den Podcast, meine ich, und du weißt... Also ich denke mir, man müsste wahrscheinlich ein bisschen Erklärung noch dazu geben. Eben, ja. Es ist nicht ganz geeignet, aber sie können mit reinhören. Und vielleicht gemeinsam zum Beispiel mit der Tochter, das könnte ich mir absolut vorstellen, ja. Ja, das könnte man mal versuchen, ja. Christian meint noch, aus dem Chat kommt jeden Freitag und Florian Freistetter macht auch mit Holgi den Wissenschaftstalk. Danke für die nächste Info. Vielen Dank, ja. Ja, so, dann haben wir die Highlights auch durch und ich denke, wenn jetzt sonst nichts mehr ist, vielleicht nochmal die Frage in den Chat, ob noch irgendwie jemand was hat. Toll, da müssen wir jetzt 5 Minuten anregen. Warten. Nein, 5 Sekunden, das haben wir doch ausprobiert. Mann. Ach so, meinst du, das Tippen dauert ja auch noch, ne? Ja. Nö, hab nix, komm zurück von 2 unterschiedlichen Personen. Na dann. Seht ihr wohl. Ja, das war doch gut. Und nächste Sendung wieder mit Christian. Oh ja, da hat dann gleich festgenagelt. Habt ihr das gemerkt? Dies, wenn er nicht dabei ist. Wir überrumpeln ihn immer. Letztes Mal mit der Live-Sendung und heute mit, dass er übernächste Woche mit dabei sein wird. Gut. So, da haben wir es wieder geschafft, würde ich sagen. Sind wir durch für heute. Dann bedanke ich mich erstmal bei meinen Mitpodcastern, dem Pokizzi. Ich bedanke mich bei dir fürs Moderieren. Vielen Dank, hast du gut gemacht. Ja, danke schön. Ja, gerne wieder. Ja, das merke ich mir. Ausgelacht. Du. Ja, MC, danke auch an dir. Ja, ich danke dir und natürlich unseren Hörern und natürlich ganz vielen Leuten, die jetzt auch im Chat sind. Naja, gut, die 3. Oh, das werden ja immer mehr. Mit jedem Mal mehr, ja. Ja, und auch nach Zürich nochmal. Dankeschön, Rico. Ja, ich bedanke mich bei meinen Mitpodcastern, beim fleißigen Chat, beim Rede mit Team natürlich. Und ich wünsche allen Hörern weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Von PodUnion, die Podcast-Community.